Transparenz für die Ohren. So, war ja schon lange nicht mehr. Ja, es wird auch schon aufgezeichnet, wunderbar. Begrüße ich euch alle zur, ich habe extra nachgeschaut, zur 14. Sitzung des aktuellen Vorstandes. Ich glaube, Frank, der wollte immer mal eine Zahl haben. Ich begrüße hier um 20.47 Uhr, 46 sogar, war noch ein bisschen lange überschwenkt. Es sind anwesend vom Vorstand die Tatjana, der Bali, der Superconductor, der Bernd und Bastian und meine Wenigkeit, der Elder. Abwesend sind Frank, Ralf und Christian. Ich denke mal, die hören uns auf andere Art und Weise nochmal zu oder lesen das Protokoll demnächst. Ich stelle hiermit fest, dass wir damit beschlussfähig sind. Euch allen ist die Tagesordnung laut dem Pad hier bekannt. Dann würde ich gerne diese jetzt auch beschließen. Gibt es Gegenstimmen zur Tagesordnung? Enthaltungen? Ja, damit ist sie beschlossen. Danke. Wir haben einmal das Protokoll vom 11.04., das im Wiki auch zu sehen ist. Das hat natürlich auch jeder im Vorhinein auch schon mal gelesen. Gibt es dafür irgendwelche Ergänzungen, irgendwelchen Diskussionsbedarf dafür? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, gibt es dann dafür Gegenstimmen? Enthaltungen? Ja, damit auch hier einstimmig beschlossen. Danke. So, dann kommen wir dann zu den Berichten aus dem Landesvorstand. Frank ist gerade nicht hier, hat auch nichts eingetragen derzeit. Ich denke mal, das wird er dann entweder nachholen oder irgendwie nochmal zum Protokoll geben. Dann kommen wir dann zu Tatjana. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. Ich war bei der KMV in Duisburg, die relativ erfolgreich war. Dann lief viel Korrespondenz zwecks EU-Wahl, generell mit vielen Mitgliedern und noch nicht Mitgliedern und viel Bearbeitung von Tickets und ansonsten, ja, bei Fragen. Fragen würde ich vorschlagen, machen wir gleich am Schluss, wenn alle Berichte durch sind. Dann Bali, bitte. Okay, die üblichen Dinge, also Tickets kümmern um Nachbarkreise und ähnliches, Plakatierung, Infostand, nicht viel für den Landesverband gemacht, muss ich wirklich sagen, aber Fun Fact beim Infostand war, dass wir aus Versehen auch zeitgleich die Abschlussveranstaltung mit Sea-Watch und der Friedensdemo da gehabt haben. Das war ein Fehler der Stadtverwaltung, wir haben uns wohlgefühlt mit so vielen Leuten, fand ich gut, danke. Fragen. Ja, danke. Dann kommt einmal zu meinem Bericht. Also ich war ebenfalls auf der Kreismitgliederversammlung in Duisburg. Auch da meinen Glückwunsch an den neuen Vorstand, den es da jetzt gibt. Dem wünsche ich natürlich auch viel, viel Erfolg bei den zukünftigen Aufgaben, die sie betreuen. Da gibt es jetzt auch am Sonntag nochmal einen weiteren Teil, um halt dann für die Nachwahl noch eines Kassenprüfers, der da auch noch aussteht. Aber dann den da sind wir wohl zuversichtlich. Noch dazu habe ich ein paar Bestellungen für einige VKV gemacht. Die mussten teilweise über den Landesverband laufen, weil die eben keinen eigenen Zugang zum Zentraleinkauf hatten. Und ich war beim Team Polge 11 und habe dort auch nochmal mitgemacht. Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Bei mir das übliche, Schatzmeisterei ist im Augenblick etwas im Urlaub, deswegen gibt es die Zahlen nachgetragen. Ansonsten bitte das Pad konsultieren. Danke sehr. So, entschuldigt sind Ralf, Bastian, Bastian ist ja da. Bitte, Bastian. Ich danke dir. Ich hätte fast die Sprechstunde, die Vorstandssitzung verschlafen. Ansonsten habe ich Mitgliederverwaltung und Tickets gemacht. Das war wegen Ostern leider ruhig bei mir. Danke dir. Ja, danke. Christian ist ebenfalls nicht anwesend. Da gibt es also auch keinen Bericht jetzt auch eingetragen. Ich denke mal, das wird dann auch wohl nachlaufen. Ja, gibt es denn Fragen zu den Berichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann können wir dann den Punkt abschließen. Dann gehen wir weiter. Statistik ist ja, wie gerade gesagt, wird nachgetragen. Dann kriegen wir auch die Zahlen nochmal dazu. Dann kommen wir zu den Terminen. Ich lese mal vor. Wir haben einmal den 1. Mai. Das ist jetzt auch wieder ein... Ich warte, bis das fertig eingetragen ist. Mir ist fertig eingetragen. Es war ja nur die Frage, wo und... Dann habe ich das konkretisiert. Entschuldigung. So, Ja, also 1. Mai, dann findet wahrscheinlich nicht nur in Bielefeld etwas statt, sondern wohl in vielen, vielen anderen Städten auch. Genauso wie eben auch in Recklinghausen, mache ich ja genau noch Werbung für, wenn das schon mal hier lokal rumgeht. Also da sind an dem Tag sind sowieso jede Menge Sachen auch geplant. Ist, glaube ich, auch kein nicht mehr groß weiter. Dafür haben wir noch weitere Themen, wie unter anderem jetzt den, ja, ich ziehe es mal vor, den 3. 5. bis 5. 5. die Cannabis-Messe in Dortmund mit einem Messestand der AG Drogen- und Suchtpolitik. Dann gibt es am 4. Mai den Global Marijuana Marsch mit Piratenbeteiligung in Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln. Glaube, der fehlt hier noch. Dann gibt es nämlich dann, trage ich gerne noch mit dazu, noch einen am 11.5. wird nämlich dann noch einer in Kempen, in den Viersen stattfinden. Das ist mir auch noch bekannt geworden. Es gibt am 19.5. die Demo Ein Europa für alle in Köln. Am 25.5. ist der Japan-Tag in Düsseldorf. Auch ein wichtiges Thema. Könnten, glaube ich, auch die Düsseldorfer auch bestimmt Unterstützung gebrauchen, denn da wird vielleicht was vor Ort gemacht. Ich denke mal, kein Infostand wie beim CSD immer. Aber da gibt es bestimmt auch noch ein paar Dinge, die dann halt da vor Ort gemacht werden können. Was auch sehr gut passt, denn am 26.5. ist ja dann der Tag der Europawahl. Am 16.6. ist hier angemerkt die Abschaltung der Piratenpads, und zwar die endgültige Abschaltung. Vom 21.6. bis 24.6. das Bildungsfestival Essen mit eventuell mit einer Diskussion mit Frank. Ich denke mal, das soll auch Hermann heißen, oder? Dann haben wir vom 20. bis 24.8. die Gamescom in Köln. Da werden auch fleißige Hände gebraucht. Da bitte auch mal sich bei den Kölnern dann auch melden. Da kommt bestimmt noch was. So, ja, gibt es Fragen oder Ergänzungen zum Termin? Ich hätte gerne die Angaben zu Viersen nochmal. Da habe ich nicht alles mitgekriegt. Müsste ich nachreichen. Ich habe das nur im Hinterkopf. So, habe ich nur im Hinterkopf gehabt. Reiche ich dir nach gerne. Oder trägst du es ein? Das wäre ja genauso gut. Ja, werde ich dann machen dann im Anschluss. Danke. Danke. So, dann, ja, da es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zum Workflow seit der letzten Sitzung. Da ist dann die Aktualisierung diverser Listen. Für meine Wenigkeit aktualisiert wurde auf der Kreisverbändeliste-Seite, und zwar ist es nicht mit eingetragen gewesen, und zwar die Auflösung des KV Wesel. Das habe ich dort jetzt noch untergebracht. Wäre aber ganz gut, wenn auch die Weselaner, die es da noch gibt, auch auf ihrer eigenen Wiki-Seite da auch schon mal einige Ansprechpartner mit nennen könnten. Vor allen Dingen gibt es auch seit der KV-Auflösung auch keinen Büropiraten dort. Ich denke mal, das wäre auch ganz gut, dort nochmal eine Kreismitgliederversammlung einzuberufen, um halt einen Verantwortlichen zu finden. Es ist zwar auf dem Parteitag ein Verantwortlicher genannt worden, der aber dann auch nur für den Umzug der IT beauftragt wurde. Sonst weitere Sachen sind da nicht gewählt. Ja, gibt es da denn noch Fragen zu? Scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Wunderbar. Dann bedanke ich mich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Anträge an den Landesvorstand. Wir haben Antrag Nummer 321473, einen Finanzantrag an den LV NRW. Antragsteller ist Reinhard. Mit Unterstützer Gernot, Michael Berns und Christian Ehmann sind die Antragsteller denn anwesend? Ja, der Reinhard ist da. Ah, wunderbar. Ja, Reinhard, magst du uns den Antrag mal kurz vorstellen? Entschuldigung, also wir wollen wieder im Anschluss an die BGE-Tour 2017 was Neues auflegen in dieser Richtung. Und zwar geht es um die Digitalisierung in der Arbeitswelt und den daraus resultierenden Verlusten und Anforderungen an Arbeitsplätzen. Das heißt, klar ist, wir gehen davon aus, dass eine ganze Menge Arbeitsplätzchen wegfallen werden und die Leute mit denen müssen dann ja irgendwas machen, ne? Und da ist das Thema BGE wieder sehr aktuell und auch sehr maßgebend. Und in Städten, Paderborn, Aachen, die Städte haben fest zugesagt und der Landesverband Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben schon gespendet. Und wenn wir die Spende über 100 Euro ist, werden wir dann auch mit aufgeführt. Des Weiteren wäre ich dann bereit, bei uns in Duisburg was zu machen, mich mit dem Veranstalter der BGE in Verbindung zu setzen, um in Duisburg was zu machen. Das wäre jetzt für die beginnenden Kommunalwahlen nächstes Jahr interessant, damit wir mal in Duisburg wieder mal mit positiven Schlagzeilen aufschlagen. Punkt. Des Weiteren habe ich das so eingelegt. Es gibt Digitalisieren und Grundeinkommen. Und zwar die Städte Aachen, Bonn, Dortmund und Paderborn haben wir bereits zugesagt. Das Ganze geht mit Attac und Die Linke und so weiter machen das. Mit der Partei Die Linke in Duisburg werde ich wahrscheinlich keinen Kontakt aufnehmen, weil die nehmen einem alles aus der Hand und haben auch mit BGE nicht viel am Hut. Ich spekuliere mehr so auf Attac und Grüne. Das wäre einfach so der Antrag so im Grünen, im Grundzug. Wie heißt genau? Veranstaltungstournee Digitalisierung Grundeinkommen 2019. Da kommen eine ganze Menge Probleme auf die Menschen zu. Ja, ein Problem, was ich jetzt hiermit schon habe, ist, gibt es da schon ein Programm oder gibt es da etwas, was jetzt da genannt wird? Weil das kriege ich hier aktuell gerade noch nicht raus. Also vor allen Dingen fehlen mir jetzt auch die Angaben, eben, die du jetzt genannt hast, mit den Städten, die schon zugesagt haben. In den Städten, wo ich bereits zugesagt habe, habe ich jetzt noch keinen Kontakt aufgenommen. Ich werde mich nur auf Duisburg konzentrieren, weil Aachen, Bonn und Düsseldorf, Dortmund kann ich selber nicht abdecken, aus bekannten Gründen. Bernd, bitte, du hast noch eine Wortmeldung. Ja, danke. Ich habe das irgendwie alles noch nicht so richtig verstanden. Also, du sprachst gerade von den Linken, die aber alles aus der Hand nehmen. Dann sprachst du von den Grünen und Attac. Attac hat gerade die Gemeinnützigkeit verloren. Was haben die Grünen damit zu tun? Wer ist überhaupt Veranstalter? Was bedeutet das eigentlich? Was heißt denn hier BGE-Tournee? Also, was passiert da? Fährst du da durch die Lande? Fahren die Piraten da durch die Lande? Und was sind das für Veranstaltungen? Also ich habe überhaupt noch gar keine Vorstellung, was da jetzt eigentlich dahinter steckt. Jetzt geht es um eine Veranstaltungsreihe zum Thema Digitalisierung und Grundeinkommen. Wir müssen die Rahmenbedingungen eines Grundeinkommens im Zeitalter der Digitalisierung gestellt werden. Wir müssen die Rahmenbedingungen für eines Grundeinkommen im Teil, also die Digitalisierung der Arbeitswelt schreitet voran. Am besten Beispiel ist, dummes Beispiel Auto. Rainer, nicht falsch verstehen. Der Inhalt ist erstmal nebensächlich für mich. Das ist ein politischer Inhalt. So, der spielt jetzt hier erstmal, hat bei meiner Frau überhaupt gar keine Rolle gespielt. Was für ein Format hat diese Veranstaltung? Ist es ein Vortrag? Sind es Diskussionsreihen oder was passiert da? Wie muss ich mir das vorstellen? Guck mal die Website hier auf. Ja, ich vermute, dass wir da die Veranstaltung bewerben. Und das Thema dann vorstellen. Das Grundeinkommen im Kontext zur Digitalisierung machen. Helder Frage. Ja, bitte. Entschuldigung, ich kann keine Wortmeldung. Reinhard, dürfen die Piraten ihr Konzept, unser Konzept eines BGEs auf dieser Veranstaltungsreihe vorstellen? Oder schließen wir uns nur stillschweigend Grünen und Linken und Attac und Ähnlichen an? Haben wir da wirklich was von? Also, wir schließen uns mit unserem eigenen Konzept des Grundeinkommens an. Das heißt, klar ist, die Piratenpartei wird also erstmal entwählt. Die Piratenpartei Rheinland-Pfalz ist schon drauf. Und die Piratenpartei Niedersachsen hat auch schon ihr Logo da drauf. So, Attac und die Linke BAG Grundeinkommen hat auch ihr Logo drauf. Und das Netzwerk Grundeinkommen hat auch ihr Logo drauf, so auf der Seite. Jetzt wird das einfach nur vorgestellt. Dann hat sich das. Die genaue Form weiß ich jetzt auch noch nicht. Es wird nicht einfach nur Geld ausgemacht. Ich habe dort auch die Webseite angegeben, stehen auch die weiteren Informationen drauf. Noch? Ja, Bali? Ja, ich habe euch auch was gepostet. Also Hauptfederführender ist Gernot Reipen, der uns ja bekannt ist. Ja. Diesbezüglich 2017 war ich selber, nein, ich habe eigentlich mein eigenes Ding gemacht und meine eigene Tour, also mit in der Tour mitverarbeitet und habe eine Veranstaltung gemacht. Es lohnt sich daran teilzunehmen. Woher jetzt die Summe jetzt allein nur für Duisburg kommt, für 200 Euro oder für welche Stadt auch immer. Das ist jetzt also. Nein, egal. Ich habe mein Stück genannt. Ich hatte mir gedacht. Lass mich bitte ausreden. Augenblick bitte. Lass mich bitte ausreden. Wenn wir das unterstützen wollen, dann würde ich sagen, dass wir vom Vorstand aus nochmal direkt einen Kontakt machen zu den Organisatoren der ganzen Veranstaltung und dann sagen, wo arbeiten wir mit, wo arbeiten wir nicht mit. Also es werden 14, 15 Termine in Deutschland sein. Und ich fände es jetzt nicht gut, wenn wir eine einzelne Veranstaltung rausnehmen. sondern lieber das mal global denken, auch wenn das jetzt schon im Mai hätte anfangen sollen. So. Also meiner Seite. Ich klemme mal kurz dazwischen. Also ich verstehe jetzt den Antrag jetzt auch so, dass wir, dass du jetzt beantragst, 200 Euro einfach komplett in diese ganze Tournee mit reinzunehmen. Zumindest klingt das jetzt so. Hier geht es noch nicht um die konkrete Veranstaltung in Duisburg, die du ja machen möchtest, so wie es aussieht. Ja. Das ist von diesen 200 Euro erstmal unberührt. Das heißt, es könnten rein theoretisch sogar noch mehr Kosten kommen, die eventuell auch noch von Duisburg getragen werden könnten, oder? Nein, also ich wollte bei den 200 Euro für den Landesverband NRW belasten, die komplett an die Initiative gehen, so dass unser Logo draufsteht, und ich möchte mich nur für Duisburg dranhängen, wobei ich es nicht weit weiter in Duisburg kosten wird. Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich hatte gedacht, in Bonn und Aachen passiert auch was. Vielleicht hängen sich ja die Kollegen aus Aachen, Bonn und Paderborn auch dran. Ich meine, für die Semi wäre es ja vielleicht interessant, weil sie ja Direktkandidatin ist für die Listenkandidaten für die Europawahlen. Das soll komplett, wie das der Balli gesagt hat, an die Initiative gehen, ohne, und das dann halt komplett so, dass wir am Logo draufkommen können und nicht sagen können, okay, ich möchte in Duisburg auch was machen, und dann machen wir mal. Nicht nur für Duisburg, sondern halt für den kompletten Landesverband NRW, dass der da was beitut. Ja, okay, ich denke mal, damit dürfte jetzt der Antrag, also für mich ist der Antrag jetzt klar. Gibt es noch weitere Fragen zu? Ja, keine Fragen, Statement. Darf ich? Okay, ich plädiere dafür, den Antrag abzulehnen. Ich danke Reinhard für sein Engagement, aber ich denke, wir haben nicht die Kassen so gefüllt, dass wir uns anderen Bündnissen da wirklich finanzielle Spenden kundtun sollten. Danke. Okay, also, ja doch, gibt noch weitere Fragen? Bernd, bitte. Nee, Fragen nicht. Also ich würde mich der Mehrheit anschließen. Ich habe auch damit so meine Schwierigkeiten grundsätzlicher Natur. Ich sehe bei den Organisatoren dann Daniel Schwert zum Beispiel noch dabei. Das verstärkt das nochmal, was Reinhard gerade gesagt hat, dass die Linken sich das dann gerne sowas dann auch mal gerne, sagen wir mal, kapern. Ich habe Daniel erlebt jetzt gerade wieder auf der Save Your Internet Veranstaltung auf dem Heumarkt in Köln, wo er auch sich da als Redner zwischengedrängelt hat. Zwischengedrängelt wurde, wie auch immer. Ich würde mich gleichwohl der Mehrheit anschließen, je nachdem, wie die dann aussieht. Aber so richtig wohl fühle ich mich bei dem Antrag nicht. Ich wollte noch anmerken, ich werde das in Duisburg schon eindämmen. Also ehrlich gesagt, ich würde lieber eine Veranstaltung in Duisburg unterstützen, von der ich weiß oder von der ich davon ausgehen kann, dass wir davon auch was haben, als so eine landesweite Geschichte oder wie soll ich sagen, so eine überregionale Geschichte wie das jetzt, zumal zweimal das Piratenlogo schon drauf ist, nämlich in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, was ich in Ordnung finde, dann müssen wir da nicht zwingend auch nochmal drauf. Ja, ich glaube, es geht auch eher so ein bisschen auch in meine Richtung. Ich klemme mich jetzt einfach mal nochmal dazwischen. Ich würde auch dafür plädieren, einfach aus diesem Antrag quasi einen konkreten Antrag zu machen für eine Veranstaltung in Duisburg, die, auch wenn es einen KV Duisburg gibt, die wir vielleicht sogar tatsächlich auch aus Landesseite vielleicht sogar noch mit unterstützen könnten. Wäre mein Vorschlag, ist, und ich sehe auch den Basti nochmal im Sprechenraum, ich denke mal, der hat auch eine Wortmeldung damit. Oh nee, Entschuldigung, das ist jetzt mitlaufen. Zieht mich bitte zurück, ich bin Störenfried heute. Kein Ding, ich ziehe. Okay, ja, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? So, dem sehe ich nicht so. Ja, dann würde ich sagen, können wir gerne abstimmen. Ich gehe mal von oben nach unten durch. Balli? Enthaltung. Basti? Dagegen. Ich enthalte mich ebenfalls. Bernd? Ich enthalte mich auch. Tati? Dagegen. Ja, also tut mir leid, dein Antrag wurde jetzt gerade abgelehnt. Auch mein Tipp ist es, ich würde den tatsächlich nochmal einfach nochmal neu stellen als konkreten Antrag für eine Duisburger Veranstaltung. Das wäre so meine Idee. Denk mal, das hat eher Chancen. Reinhard, bitte. Ich habe keine 200 Euro. Nee, du kannst ja auch einen Finanzantrag stellen für eine Veranstaltung. So, ich muss kurz nochmal sortieren hier. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben einen weiteren Antrag, einen Finanzantrag des VKV Recklinghausen, so wie es aussieht. Nummer 324957, P-Shop-Bestellung zur EU-Wahl von Yoshi Bär. Er ist jetzt nicht anwesend, aber die beiden Unterstützer sind da. Ich stelle den Antrag nochmal kurz vor. Und zwar gibt es einfach um ein paar Bestellungen, die im P-Shop gemacht werden sollten für die im Rahmen der EU-Wahl für Infostände und auch für Wahlgeschichten. Im Grunde selbsterklärend. Gibt es dazu weitere Fragen? Es scheint nicht so zu sein. Also stimme ich auch gerne von oben nach unten ab. Ich sehe aber, Bali hat schon dafür gestimmt. Basti? Ich bin dafür. So, ich bin ebenfalls dafür. Bernd hat auch schon dafür gestimmt. Tati? Dafür. Es war ja einfach. Einstimmig, danke. Dann geht das jetzt nach Recklinghaus weiter. Wir können es da jetzt endlich mal wieder paar Plakate und Wahlprogramme verteilen. Danke, danke. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Und zwar mit der Nummer 325523, Werbematerial für EU-Wahl. Antragsteller ist Wilk. Ist Wilk anwesend? Ah ja, sehe ich. Bitte, Wilk. Mag nicht? Der weiß wahrscheinlich nicht, dass er den vorstellen soll, jetzt im Sprechenraum. Wilk, magst du in den Sprechenraum kommen, ne? Zur kurzen Vorstellung? Ich zieh dich. Ich könnte ihn auch ziehen. Ansonsten übernehme ich das gern. Bitte, dann stell mal kurz vor. Ich glaube, das erklärt sich aber auch größtenteils selbst. Es erklärt sich ziemlich hervorragend und ich bin froh, dass Wilk endlich mal wieder sich aktiv zeigt und nicht nur damit, dass er Materialien aufhängen möchte aus dem vorhandenen VKV-Budget, sondern auch wieder sich ein bisschen im Wahlkampf beteiligen möchte und das auch in anderen Orten rund um Höxter, also Brakel, Bad Rieburg, Bad Salzuflen, und eine Podiumsdiskussion in Paderborn mit Unterstützung von Sami und allen drum und dran machen möchte. Und ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wir aus dem VKV-Budget das gerne bestreiten. Da sage ich dann gleich dazu, Elder, das musst du bestellen, weil keine Kontaktdaten im P-Shop vorhanden sind. Wenn wir das denn so abstimmen. Sollte dann kein Problem sein. Gibt es da noch Fragen zu? Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Nee, keine Fragen. Also ich schließe mich als erstmal Bali an. Schon lange nichts mehr von Wilk gehört. Wunderbar, dass er wieder mit dabei ist und hat mich auch gefreut, dass er federführend hier bei diesem Antrag mit dabei ist. Also ganz toll, freue ich mich sehr drüber. Dann das andere, Bali gesagt hat, passt jetzt gerade, vielleicht gerade an der Stelle einigermaßen. Also bei der Stelle, wenn wir an Paderborn mitdenken und auch an Sami, dann erstmal die besten Genesungswünsche auch von mir. Ich denke auch im Namen des Landesvorstands NRW nach Paderborn zu Sami und halt die Ohren steif und lass dich nicht unterkriegen. Alles Gute. Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. weitere Fragen gibt's derzeit noch keine, dann würde ich auch hier sagen, können wir direkt mal abstimmen. Ich gehe auch mal von oben nach unten durch, wenn es nicht schon getätigt ist. Also Bali hat schon zugestimmt. Basti? Ich kann nicht, aber ich sag ja, zustimmen. So, ich habe auch schon zugestimmt. Bernd hat zugestimmt, Tatjana hat zugestimmt, damit sind wir einstimmig. Erstmal quasi Glückwunsch und auch danke, Wilk, fürs Antragstellen und auch danach für den Wahlkampf. Geht dann weiter. Dann kommen wir zum nächsten Antrag an den Landesvorstand mit der Nummer 326072, einen Finanzantrag des VKV Rheinkreis Neuss zur EU-Wahl 2019. Antragsteller ist Andreas, der ist nicht da, auch sonst, ja, Vako ist da. Bitte, Vako. Ja, genau, ich hatte mich da noch als Unterstützerin eingetragen. Es ist ein Finanzantrag vom VKV Rheinkreis Neuss. Die möchten 4 Großplakate aufstellen zur Europawahl und beantragen dafür 557,79 €. Der Preis teilt sich auf in knapp 160 € für die Banner und knapp 398 € für die Rahmen inklusive Verbinder. Ihr hattet da auch, oder der Frank hatte da auch ein Ticket nochmal nachgefragt wegen des Rahmens oder der Rahmen und ich glaube, die Antwort vom Markt war sehr umfangreich und erklärend. Bernd, bitte. Ja, bezüglich dieser Sachen habe ich auch eine Frage. Großplakate oder Großbanner und so weiter. Sind die vorrätig beim P-Shop? Weil Ich habe bisher noch nicht gehört, dass jemand oder dass ein Kreisverband oder eine Untergliederung Großbanner bestellt hätte, auch nicht außerhalb von NRW. Von daher liegen die auf Vorrat, müssen die jetzt extra angefertigt werden? Wie funktioniert das? Und wenn die angefertigt werden müssen, ist dann nicht vielleicht die Zeit zu knapp? Also wenn vorige Antwort natürlich ja ist, dann erübrigt sich die zweite logischerweise Frage. Ja, Marco, kannst du dazu was sagen? Ansonsten? Ich kann nur vermuten, dass diese Banner nicht im P-Stock bestellt werden, sondern in Auftrag gegeben werden vom Markt. Ja, das ist, glaube ich, auch meine Befürchtung, weil ich denke mal, in den Maßen sind die auch nicht da. Zumindest kommt es mir jetzt nicht bekannt vor. Das wäre so mein Ding. Balli, du hast auch noch Wort mit, bitte. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, wir haben ja die Großbanner, also diese Bauzaunbanner bestellt. Ich weiß jetzt deren Maße nicht auswendig. Aber dürften eh nicht sein. Und selbst wenn die das so nehmen, dann melde ich an als AG-Event, dass wir die auch sehr gut dann weiterverwenden werden wollen auf dem einen oder anderen Landesparteitag. Ich meine, es ist ein gängiges System, was die dort haben. Ne? Also das lässt sich erweitern, verkleinern und so weiter. Und dann allein deswegen bin ich dafür. Also wir hatten diese Banner ja auch schon bei den Demos in Düsseldorf auf dem Anhänger vom Twizy. Das ist das gleiche Format. Die Banner selbst haben auch das gleiche Format wie Seitenwände von Pavillons und können damit auch eingesetzt werden. Ja, ich glaube, diese Maßen sind da tatsächlich nicht im P-Shop drin. Aber es ist nicht maßgeblich. Das kann man ja dann nutzen. Die sollen dann für die Wahl als Pavillonwände, sehe ich gerade. Sonst kein, also die sind jetzt nicht als Großplakate gedacht. Ich doch, aus. Im Anschluss an die EU-Wahl weiter als Pavillonwände Verwendung finden, die sehe ich. Okay, falsch gelesen. Danke. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Habe ich dem Andreas nichts falsch versprochen? Weil ich habe schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mit großer Diskussion hier enden. Dann würde ich sagen, dann stimmen wir gerne auch darüber ab. Ich gehe auch jetzt wieder von oben nach unten durch. Balli hat schon sich dafür ausgesprochen. Basti? Ich bin dafür. Ja, ich bin auch dafür. Bernd hat sich auch schon dafür ausgesprochen. Tati? Dafür. Ja, dann ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Mein Glückwunsch an Neues und viel Erfolg beim Wahlkampf und viel, viel Freude damit. Danke, danke. Ich danke euch. So, damit wären wir dann mit den Anträgen durch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann haben wir die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Soll ich die durchgehen? Vaku, magst du? Weiß ich nicht. Sehr gut, ich habe verstanden, ich mache das. Oder? Okay, bitte. Nee, sehr gerne, bitte. Ja, bitte dann. Nein, sehr gerne du. Ich bin gerade nicht so richtig dabei. Ah, so, okay. Ja gut, wir haben Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Und zwar einmal haben wir beschlossen mit Nummer 323712 einen Finanzantrag für Informationsmaterial und Wahlwerbung für die VKV Mettmann. Dann haben wir auch beschlossen mit der Nummer 324129 den Finanzantrag des VKV Leverkusen für den EU-Wahlkampf 2019. Und beschlossen haben wir auch noch mit der Nummer 324576 eine Sammelbestellung für Einkaufswagenchips. Antragsteller war Tatjana. Hier ist es auch mit 4 Ja-Stimmen durchgekommen. Dann haben wir beschlossen, mit der Nummer 324578 ein neues Mitglied aufzunehmen. Und wir haben mit der Nummer 324625 einen Finanzantrag für Plakate im EU-Wahlkampf für die umliegenden Gebiete um den VKV Viersen herum, die dann auch mit Plakaten versorgt werden können. Dann gibt es einmal einen Finanzantrag des VKV Mettmann mit der Nummer 324985 für Europawahlprogramm Flyer. Dann haben wir angenommen, mit der Nummer 325214 ein neues Mitglied im Landesverband aufzunehmen. Dann mit der Nummer 325218 ebenfalls ein neues Mitglied. Ja, und dies wär's dann schon. Erstmal da auch ein herzliches Willkommen an die neuen Mitglieder. Und meldet euch frühzeitig schon mal bei uns, wenn irgendwas ist. Vor allen Dingen kommen wir dann auch gerne mal auf euch zu, weil Hilfe können wir, glaube ich, überall jetzt gebrauchen. Ja, damit wären wir mit den Anträgen durch. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, bevor ich hier weitergehe? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ja, gibt es etwas für das Thema, für den Punkt Sonstiges, Da gibt es jetzt derzeit noch nichts. Da sammle ich jetzt gerne schon mal was. Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann springen wir direkt weiter zum nächsten Punkt, und zwar für die Anmerkungen und Hinweise. Mit dem Hinweis, bitte tragt eure Infostände in den Infostandkalender unter wiki.piratpartei.de NRW Webinfostand oder Mitgliederversammlung oder sonstige Veranstaltungen dann unter im Wiki unter nrw-web.veranstaltungen. Auf diese Art und Weise erhalten wir vom Landesvorstand dann Kenntnis über die Veranstaltung und die dann Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist und dann auch gerne auch weiter verbreitet werden kann darüber, auch über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus. Ich würde dann sagen, damit wären wir dann hier auch schon durch. Würde ich jetzt die Sitzung gleich beenden, nachdem ich für den nächsten Termin schon mal Werbung gemacht habe, und zwar für den 9.05.2019 um 20.30 Uhr hoffentlich. Auch dann wieder hier im Mumble wird dann die 15. Sitzung werden, damit der Frank da Bescheid weiß. Dann beende ich die Sitzung um 21.21 Uhr und bedanke mich bei Esan fürs Protokoll, für Vaku fürs viele Vorbereiten und Vorlesen. Und wünsche euch natürlich auch allen samt einen schönen Abend. Genießt noch die letzten Tage der NRW-Osterferien. Gehabt euch wohl. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.